Jo, moin moin, ganz liebe Grüße aus Oldenburg. Wir haben drei. Uhr und 3 Minuten und heute war wieder ein richtig komisches Wetter. Das war ja, heute Mittag, heute Morgen war es schwül warm und dann gegen Mittag, Spätnachmittag, ich glaube 15, 16 Uhr war wieder Platzregen und ja, richtig komisches Wetter, was wirklich aufs Gemüt schlägt und sorry, und ja, jetzt geht's auf Pfingsten zu. Ich glaube, Montag ist, glaube ich, Feiertag. Ja, Pfingstmontag. Das müsste Feiertag sein. Und aber irgendwie so vom körperlichen Gefühl her, weil ich komme es mir vor, als ob wir morgen Samstag hätten. Aber wir haben morgen keinen Samstag, wir haben morgen Dienstag. Und ja, ich bin immer nur am Gähnen, wenn ich hier ein Live-Audio mache oder halt ein Podcast. Beim Podcast tue ich die meisten Gähner rausschneiden. Und hier ist es mir eigentlich scheißegal, weil ich das hier morgen so oder so wieder lösche. Und ja, also ich bin echt voll im Brötchen. Ich muss, glaube ich, mal ein paar mehr Vitamine zu mir nehmen. Ich kaufe immer so viel, auch Erdbeeren und aber die vergammeln dann bei mir dann im Kühlschrank. Und ich habe jetzt auch noch Äpfel, die liegen da bestimmt auch schon einen Monat drin in meinem Gemüsefach. Aber sowas hält sich ja Jahre. Genauso wie Kartoffeln, wenn du die im Keller einlagerst. Die wären auch nicht schlecht, ne? Aber die Äpfel habe ich ja bestimmt schon einen Monat. Ja, ich wollte eigentlich immer morgens einen Apfel essen und abends einen Apfel essen und ja, ich krieg das nicht runter. Also ich schneide dann so ein paar Scheiben runter. Und versuch dann morgens ein paar Scheiben Äpfel zu essen oder abends halt und aber heute ist wieder nicht geschafft und aber ich werde morgen mal ein paar Möhrchen holen. Mutter, tu mal die Möhrchen. Paar Karotten, Möhren ist ja glaube ich das gleiche und dann eine Möhre knabbern, ein Schlückchen Öl dabei, damit das Carotin dann auch aktiviert, ich glaube aktiviert wird. Und aber ich muss erst mal gucken, wie morgen, wie morgen das Wetter wird. Und ach ja, irgendwie ich bin sowas von down. Also irgendwie geht es mir physisch überhaupt nicht gut und irgendwie lustlos, antriebslos und sag, außer wenn man Mäuschen da ist, dann laufe ich über meine Kilometer mit dem Mäuschen. Ja, man braucht jetzt das ein Satz, der keine Hand und Fuß hat und mal so, sag, und alleine draußen rumlaufen ist nichts für mich. Also ich muss meinen Therapiehund dabei haben und aber sagt die letzten, ach auch die, ja, nicht die letzten Wochen, die letzten Monate ist, ich weiß nicht, also habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so dass ich über mein Leben nachdenke. Und wenn man mal guckt, wie viele Leute schon gestorben sind, auch im Bekanntenkreis oder von den Prominenten, also Wahnsinn, also Ja, immer hier Mirko, der Mirko Nonchat, der war glaube ich 40 oder was. Und ja, das ist. Das Leben geht so schnell vorüber, desto älter man wird, die Jahre. Das ist Wahnsinn. Und ja, früher hat man es ja als Kind nicht so mitbekommen. Da hat man sich zwar auf die Schulferien gefreut und so. Aber so als Erwachsener oder als Jugendlicher, der arbeiten geht, ne, da freut man sich halt auf den ersten oder auf den letzten des Monats, wenn es wieder Geld gibt. Er sieht bei dem nächsten Monat vorbei und ruckzuck ist man wieder. Puh, 10 Jahre älter und irgendwann ab einem gewissen Alter dann tick-tack, tick-tack, tick-tack. Ja, das ist alles Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergangen ist und ja, im Prinzip kann man jeden Tag tot umfallen, ab einem gewissen Alter oder auch als nicht so alter. Und ja, alles nicht so einfach. Und wir haben jetzt noch mal gucken. Ups, sieht doch cool aus. Ach ja, 23 und 10 Minuten. Ich glaube, das nehme ich wieder für meinen Podcast morgen und dann. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch eigentlich ja keine Lust, immer Podcasts zu machen. Aber jetzt bin ich wirklich wieder. Boah. Ich gehe jetzt zwar wie ein Schlot, aber ich glaube, ich kann wieder nicht einschlafen. Ja, so viele Gedanken, die einem durch den Kopf wühlen gehen, ob sich dieses, das, jenes und ob sich das alles noch lohnt, was man im Moment macht und nicht macht. Und ja, das ist. Ukraine-Krieg kommt noch dazu, ne? Im Moment hört man ja nicht mehr so viel. Am Anfang hatte man ja wirklich, ja, wirklich Angst, ne? Dass es einen Atomkrieg gibt, ne? Und ja, vielleicht lade ich das morgen dann auf meinem Podcast-Kanal hoch. Obwohl ich dann ja immer sage, moin moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und das fehlt dann am Morgen früh drin, ne? Oder heute Abend nicht. Also meistens sage ich ja, ich mach's erst morgens, aber dann mache ich es dann doch abends. Aber diesmal mache ich das wirklich erst morgen. Ist immer mein Gena-Kanal. Ja, Melancholie. Es ist. Also man muss wirklich aufpassen, dass man wirklich nicht noch depressiver wird und was eigentlich schon schlimm genug ist. Und ich sage, wenn ich mein Mäuschen nicht hätte, dann. Ja. Dann sehe die ganze Sache auch schon wieder ganz, ganz anders aus. Und naja, wollen wir nicht drüber reden. Ne? Und da ich mir jetzt vorgenommen habe, dass morgen dann doch, wirklich morgen, also wenn ihr das hier hört, das ist von gestern Abend aufgenommen, als Live-Video-Audio-Stream von Facebook. Und ich werde dann morgen eine, was habe ich gerade gesagt, eine. Ein Live-Video, genau, und ich werde da morgen eine Audiodatei raus machen, dass halt nur der Ton daraus ist. Und dann, wenn ihr das jetzt dann hört, nachher, morgen, das war von Facebook und ich bin jetzt auch raus. Deshalb muss ich jetzt auch meinen Schlusssatz sagen, den ich eigentlich immer nur auf meinem Podcast am Anfang und am Ende sage. Ja, danke fürs Zuhören, bleibt mir gewogen. Thank you for listening, have a nice day. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.